Kundgabe 1083. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.9.1939. Gotteshäuser. Als bleibende Stätte der Verehrung Gottes habet ihr Menschen euch Bauten geschaffen, die dem Willen des Herrn wenig entsprechen. Und es ist dadurch die eigentliche Gottesverehrung im Herzen des Menschen auf ein Minimum gesetzt worden. Es wird weit mehr Wert gelegt auf Äußerlichkeiten, in eigens dafür erbauten Häusern, als auf den innerlichen Verkehr vom Menschen zum himmlischen Vater. Doch dieser allein muss aller Gottesverehrung zugrunde liegen. Jede Handlung mit Schaugepränge entbehrt der tiefen Innerlichkeit. Und es ist dies auch verständlich. Ist doch dabei der Mensch mit aller irdischen Materie zu sehr verknüpft, als dass er wahrhaft schlicht und innig sich dem Vater im Himmel verbinden könnte. Wo eine sichtbare Darstellung etwas Geistiges motivieren soll, ist immer Gefahr, dass alles Sichtbare beachtet und das Geistige vernachlässigt wird. Es kann das Erdenkind überhaupt erst zu innerlicher Ruhe, zur Vergeistigung kommen, so alles Sichtbare und dem Menschen zu Sinnen gehende völlig ausgeschaltet wird. Es muss ein jeder Mensch unglaublich ringen und ständig auf der Hut sein, dass irdische Begierden und irdische Gedanken nicht die Oberhand gewinnen. Denn im gleichen Maß wie solche zunehmen, geht der Wille für das Geistige zurück. Und es ist maßlos schwer, dann in innigste Fühlung mit dem Geistigen zu kommen. Und daher ist es verständlich, dass auch alle Zeremonien, alle Handlungen, die gewissermaßen etwas Geistiges den Menschen anschaulich machen wollen, gerade dazu geeignet sind, den Menschen äußerlich oder oberflächlich werden zu lassen. Suchet der Mensch aus innerstem Antrieb, sich selbst zu vergeistigen, dann wird es ihm erklärlich werden, wie ausdauernd er ankämpfen muss gegen alle Einflüsse von außen, wie er immer wieder versuchen muss, alles um sich herum auszuschalten, um sich voll und ganz dem rein Geistigen hingeben zu können. Und alles dieses ist nicht möglich an einer Stätte, wo so viele Menschen weilen und auch regelmäßige Handlungen stattfinden, die vollste Aufmerksamkeit von Seiten des Menschen fordern, aber eben umgekehrt die Aufmerksamkeit ablenkt von dem, was allein wichtig ist vor Gott. Es soll sich der Mensch keinen Gedanken hingeben, dass es ihm zur Sünde angerechnet wird, so er diesen Äußerlichkeiten nicht nachkommt. Gültig vor dem Herrn ist allein die Tiefe des Glaubens, der Grad der Liebe und die schrankenlose Hingabe des Erdenkindes an seinen Vater. Und wer sich dessen befleißigt, braucht nicht das Gericht des Vaters zu fürchten. Er handelt, wie es dem Vater wohlgefällig ist, und suchet in allem den Kern, nicht aber die Schale. Und es achtet der Herr nicht der formvollendeten Handlungen, die doch eben nur rein äußerlich begangen werden, nicht aber den Kern der Sache berühren. Denn zur Verinnerlichung des Gemütes gehört ein immerwährendes Sich-Verbinden mit dem göttlichen Herrn und Heiland. Und es genügen die festgesetzten Zeiten der Gottesverehrung nicht im Entferntesten dazu, die seelische Reife zu erlangen. Es muss vielmehr das Erdenkind zu jeder Stunde des Tages Gott dem Herrn seine Liebe, Verehrung und seinen Dank zollen und ständig streben nach der Freiwerdung des Geistes. Und dazu sind vorgeschriebene Feierlichkeiten wahrlich nicht geeignet, denn sie lassen eher das menschliche Gemüt gleichgültig werden und fälschlicherweise es noch im Glauben, dem göttlichen Willen entsprochen zu haben. Und es ist dies um des geistigen Stillstandes oder Rückschrittes wegen außerordentlich bedauerlich, da der Mensch jede Stunde nützen soll, um an sich und seiner Seele zu arbeiten, zum Zwecke der Vollendung. Amen.